Wenn ich mit in Musik hören mag, Musik jappmack, dann mag dir. Wer bu selbkli hören, ich mein Hitspiersimmere, olamas, wer olma maladir. Musik lernen heißt für mich Musik machen. Und vergnügtes Musizieren kennt keine Grenzen. Hinter diesem fröhlichen Motto steckt ein tieferer Sinn. Denn die meisten Musikanten sind heute Professionelle. Nur sehr wenige musizieren aus reinem Enthusiasmus. Musik sever lerle Musik celle arasında ki fark ve mesafe bugün olduğu gibi büyük. Früher war die Distanz zwischen Berufsmusikern und Laien in Europa noch nicht so groß. Überhaupt spielte die Musik eine viel größere Rolle im alltäglichen Leben. Musik sanatının temeli, sanatın kök salaca besleyici toprak olur. Ein Volk, das gerne musiziert, bildet den Nährboden künftiger Musikkultur. Der Bauer auf dem Acker und der Gelehrte in seiner Stube, alle können musizieren. Wichtig ist letztendlich nur die Liebe zur Musik. Sie ist der Weg zum Musikverständnis. Sie wird meist im Elternhaus geweckt, im Laufe des Lebens vertieft und lässt einen nie wieder los. Die teuerste Plattensammlung kann diese Liebe nicht ersetzen. En zengin plak koleksiyonu müzik yapmakla kazandırılan müzik sevgisinin yerini tutmaz. Bin jetzt Tonleiter in Ankara. Der Komponist Eduard Zuckmayer in der Türkei. Ein Feature von Elke Suhr. October 1961. Heute ist Republikfest, der 38. Geburtstag der Atatürkischen Republik. Es gelang mir, ein kleines Lied oder einen kleinen Chor zu schreiben, der, soweit ich mich selbst beurteilen kann, etwas taugt und den Türken weiterhilft. Denn sie sind sonderbarerweise, trotz ihrer so schönen und eigenartigen Folklore, meist hilflos, wenn sie westlich komponieren sollen. Dann hat er auch hier Lieder komponiert, zum Beispiel eins ist der Atatürkianisch heißt, also Erinnerung an Atatürk. Das ist ein Gedicht von einem Dichter, türkischen Dichter, Mehmet Necati Üngay. Er hat das erste Strophe einstimmig und dann dreistimmig gesetzt. Ne? Soll ich das Gedicht? Naja, Düşmanların elinden bizi kurtaran sensin heißt es. Du bist es, der uns von den Händen der Feinde gerissen und befreit hat. Adını küçük büyük başka bir şey var mı? Bu vatanı yeniden kuran sensin. Du bist der Gründer unseres Vaterlandes. Adını küçük büyük anıyoruz her zaman. Wir gedenken deines Namens jederzeit. Adı büyük Atatürk, der große Atatürk, anlı şanlı kahraman, ein Volksheld. Erdoğan Okyay. In den 50er Jahren Schüler und Assistent bei Eduard Zuckmayer am Gazi Eğitim Enstitüsi, dem Musiklehrerinstitut in Ankara. Damals lebte Zuckmayer noch zusammen mit seinen 80 Schülern in einem Internatshaus. 1965 zog er in ein neues, größeres Gebäude auf dem Gelände der Gazi-Universität um. Ein Funktionsbau mit einem repräsentativen Konzertsaal für 250 Studenten. Hier hat sich in den vergangenen 4 Jahrzehnten kaum etwas verändert. In kahlen Gängen reiht sich Raum an Raum. Ali Ucan, auch einst ein Schüler und Mitarbeiter Eduard Zuckmayers, ist hier heute noch Professor. Aber bu sözleri Zuckmayer çok içtenlikle, hatta daha da derinleştirerek söylerdi. Er sei als Erstklässler dabei gewesen, als Eduard Zuckmayer das Lied 1961 mit dem Hochschulchor uraufführte, erzählt Professor Ucan. Und wenn dieses Lied erklinge, dann habe er immer noch die Stimme des Lehrers im Ohr, wie er es selber mitsang, so von innen heraus und so begeistert. Es werde noch heute in allen Schulen gesungen und sei das bedeutendste Werk Eduard Zuckmayers für die Türkei. baş eserlerinden birisi oldu. Ein anderes Tanzlied heißt das im Dreischritt. Auch Nedzsad Getikli war in den 50er Jahren Student und später Mitarbeiter am Musiklehrerinstitut. Eduard Zuckmayer habe sich nicht nur als vorbildlicher Künstlerlehrer und Komponist von Schulmusiken bewährt, sagte er 2007 auf einer Gedenkfeier für den 1972 verstorbenen Institutsleiter. Als Pianist und Dirigent habe Zuckmayer auch das öffentliche Musikleben in Ankara über beinahe 4 Jahrzehnte führend gestaltet. Ankara. Eine Hauptstadt aus der Retorte, am Rande der baumlosen anatolischen Hochebene, mit weit über 4 Millionen Einwohnern. Entstanden aus einem Provinznest auf kahlem Felskegel mit einer Zitadelle, verwinkelten Basargässchen und mittelalterlichen Moscheen an allen Ecken und Enden. Hier schlug der Heerführer Mustafa Kemal, der spätere Atatürk, nach dem Sieg über die alliierten Besatzungstruppen und dem Untergang des Osmanischen Reiches 1923 seinen Regierungssitz auf. Hier rief er die türkische Republik und die laizistische Kulturrevolution aus. Hier dekretierte er die allgemeine Schulpflicht und legte den Grundstein für die Gazi-Universität, die erste säkulare Hochschule des Landes. Atatürk wollte ein Musikleben auf europäischem Niveau aufbauen. Es sollte an nationale, zarte Gefühle der muslimischen Bauern Anatoliens appellieren und sie für den modernen laizistischen Einheitsstaat gewinnen. Die neue Musik müsse Volkslieder und Sagen aufgreifen und sie in zeitgemäße Kompositionen und Musizierweisen umsetzen, forderte Atatürk 1934 vor der Großen Nationalversammlung. Die Türken sind in hohem Maße mit musikalischem Talent begabt. Ihre stete Bereitwilligkeit, wie ihre Fähigkeit, sich spielend alles Technische anzueignen, müsste sie in Verbindung mit ihrer zur Vertiefung neigenden Gemütsart rasch zu einem der maßgebenden Musikvölker machen, wenn ihnen im Verlauf der geplanten Reform Gelegenheit gegeben wird, ihre Naturgaben zu entwickeln. Bis auf wenige Ausnahmen sind die türkischen Lehrer dieser Aufgabe aus pädagogischer Unkenntnis nicht gewachsen. Paul Hindemith wurde 1934 mit der Reform des Musiklebens in der Türkei betraut. Er war einer von über 1000 deutschsprachigen Exilanten, die Atatürk nach Hitlers Machtantritt in sein Land rief. Unter ihnen waren namhafte Wissenschaftler und Künstler, die maßgeblich zur Entwicklung eines westlich orientierten Bildungswesens beitrugen und das moderne Kulturleben prägten. Nach mehreren Studienreisen durch Anatolien verfasste Paul Hindemith 1935 seine Schrift »Vorschläge für den Aufbau des türkischen Musikwesens«, bis heute ein Standardwerk in der Türkei. Die allgemeine Hebung der künstlerischen Leistung und das Verständnis für Musik kann letzten Endes nur von einer Schule von Bedeutung ausgehen, aus der in Zukunft die gesamte Musikerschaft hervorgehen wird. Die künstlerische Leitung und die volle Verantwortung muss zunächst in die Hände eines Europäers gelegt werden. Baden-Baden, den 4. April 1935. Lieber Herr Hindemith, selbstverständlich bin ich zu allen Schandtaten bereit und muss es sein, denn hier habe ich nichts mehr. Alle Handlungen des neuen Schulleiters dürfen nur das eine Ziel haben, die Schule zu einer Musterschule zu machen. 4. September 1935. Lieber Herr Hindemith, ich erhielt eine Zusage aus Ankara. Gleich nachdem ich einen Brief der Reichsmusikkammer vorfand, in dem zu lesen stand, dass meine Aufnahme rückgängig gemacht sei, weil ich als Halbjude nicht die berufliche Eignung im Sinne der nationalsozialistischen Staatsführung besitze. Durch diese Entscheidung verliere ich mit sofortiger Wirkung das Recht zur weiteren Berufsausübung. Im Februar hatte ich noch im Namen des Führers das Frontkämpferkreuz erhalten und nun werde ich rausgeschmissen. Sie müssen zusehen, dass die Schule nach meinem Plan umgearbeitet wird. Welche Aufgaben in der Türkei zu lösen sind, sehe ich schon jetzt, wo ich die noch dauernd im Werden begriffene Sprache kennenlerne. Nicht einmal die Begriffe, die Wörter für eine Musiklehre sind vorhanden. Von der elementarsten Praxis bis zur Abfassung von Lehr- und Liederbüchern muss dort alles neu geleistet werden. Er leitet den Schulchor und das Schulorchester, studiert Instrumental- und Volkskammermusik ein, erteilt Dirigier- und Partiturspiel. Als ich am frühen Sonntagvormittag eines schon recht warmen Apriltages im Jahre 1936 zum ersten Mal nach Ankara kam, stand auf dem Bahnsteig, willkommen winkend, das Ehepaar Hindemith. Behalten Sie vor allem das Schulorchester und den Chor im Auge. Am nächsten Vormittag schon stand ich, mich mühsam verständigend, vor dem Schülerorchester der Musiklehrerhochschule, in der Hindemith einen Wirbel von neuer Bewegung und Arbeitsenergie unter Lehrern und Schülern ausgelöst hatte. Irfan Suaş mit einem Volkstanz von Eduard Zuckmayer. Auch Suaş ist heute Professor am Musiklehrerinstitut. Er war 16, als er die Aufnahmeprüfung bestand. Das Instrumentenspiel ist so alt wie die Menschheit. Der Gesang ist den Menschen angeboren. Zurück zur aktiven Teilnahme. Das passive Hören ist so ungesund wie eine einseitige Ernährung. Die Berührung mit der Jugendmusikbewegung hat mir die Musik noch einmal an der Quelle, vom Volk her, erschlossen. Ankara, 2. Mai 1936. Jüksek Dostlarj, Balve Bayan Hindemith. Auf alle Fälle scheint es mir das Wichtigste für mich zu sein, bis zum Schuljahrsbeginn im Oktober die Sprache so gut wie nur irgend möglich zu beherrschen, um alles zu verstehen und vor allem auf die Schüler psychologisch einwirken zu können. Ankara, 17. September 1937. Sehr verehrte Hindemiths, am 6. September bin ich nach einer Sommerreise wieder in Ankara angekommen. Es war eigentümlich, welches Wohlgefühl und fast so was wie Freude auf daheim über mich kam, als ich im Farbenmeer des Sonnenuntergangs die weite Steppe und die vertrauten Höhenzüge sah, obwohl sie jetzt kahl und gelb verbrannt und bei Tag arg staubig sind. Ben o yıl enstitüye yeni girmiştim. Biraz önce de belirttiğim gibi. Ben bir köy çocuğuyum. Er selbst, erzählt Ali Ucan, sei ein Dorfjunge und nach der Grundschule in eines jener Dorfinstitute aufgenommen worden, in denen seit Ende der 40er Jahre begabte Kinder zu Lehrern für die Landbevölkerung ausgebildet wurden. Als er dann Anfang der 50er an die Musiklehrerhochschule kam, habe er das Gefühl gehabt, dass Eduard Zuckmayer ihn schon sehr gut kenne. Der Institutsleiter habe den Werdegang seiner künftigen Schüler genau verfolgt. So kam ein Kreislauf zustande. Die besten Absolventen des Gazi A-Team Institute, sie wurden Musiklehrer an den Dorfinstituten. Und die haben dann wieder ihre besten Schüler zu Professor Zuckmayer geschickt. Bu süreci genel çizgileriyle hem biliyor hem de düzenli biçimde izliyordu. Seit 1938 war ich Leiter der neu gegründeten Schule zur Ausbildung von Musiklehrern. Ich habe diese Anstalt von den ersten Anfängen angestaltet. Daneben habe ich in den Sinfoniekonzerten des Staatsorchesters sowie in zahlreichen Radiokonzerten als Solist und Kammermusiker eine umfangreiche pianistische Tätigkeit entfaltet. Ankara, 24. März 38. Lieber Mohr, mir geht es übrigens gut und ich danke Gott, bei den Türken zu sein. Mohr, so nannte Eduard Zuckmayer seinen jüngeren Bruder Karl, den späteren Schriftsteller. Der hat in seiner Autobiografie, als wär's ein Stück von mir, ihrer beider glückliche Kindheit in Mainz geschildert. Sie waren 1890 und 1896 als Söhne eines liberalen katholischen Fabrikbesitzers und einer protestantischen Mutter jüdischer Abstammung geboren. Ich bin überzeugt, dass die außergewöhnliche Liebefähigkeit unserer Eltern uns beide zu dem Versuch des Außergewöhnlichen aufgerufen hat. Die Eltern haben in ihren Mußestunden viel miteinander musiziert, Schubert-Lieder oder Opernarien gesungen, vierhändig klassische Symphonien gespielt. Mein Bruder hatte das nicht unproblematische Schicksal, ein Musterschüler zu sein. Allzeit der Beste seiner Klasse. Der Lernstoff flog ihm zu und er war von Natur aus strebsam und fleißig. Was ihn für mich weit über die Gestalt des Musterknaben hinaushob, war sein ungewöhnliches Musiktalent. Die Begabung brach schon vor der Schulzeit in einem Maße durch, das in weniger solid bürgerlichen Verhältnissen leicht zur Züchtung eines frühreifen Wunderkindes hätte verführen mögen. Statt der Bravourstücke von Chopin oder Schumann hatte er für sich das wohltemperierte Klavier entdeckt und Bach als Leitgestirn. Das absolute Hören war frühzeitig erkennbar. Er bachelt, sagten meine Eltern, wenn man stundenlang aus dem Musikzimmer nichts anderes hörte oder wenn er sich bereits mit der Komposition von eigenen Fugen und Kantaten beschäftigte. Im Alter von 16, 17 geschriebene Lieder erweckten hoffnungsvolle Zustimmung bekannter Musiker. Ich habe meine ersten Schreibversuche unter dem Klang dieses strengen und systematischen Klavierübens vollbracht und mein Bruder war der erste Mensch, der sie ernst nahm. Kein anderes Nebengeräusch hatte für mich je eine so anregende, ruhevolle und zugleich fantasiebelebende Wirkung. Im Juli 1908 bestand ich das Abitur mit sehr gut in allen Fächern. Auf Wunsch meiner Eltern studierte ich Jurisprudenz, war aber gleichzeitig Klavierschüler von Lazzaro Uzielli. Und ich besuchte das unter Fritz Steinbachs Leitung als beste Dirigentenschule Deutschlands geltende Konservatorium zu Köln. Ein paar Wochen vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte Eduard Zuckmayer seine Prüfung als Konzertdirigent und Solopianist mit der Note 1,0 absolviert und erhielt den renommierten Kölner Franz-Wüllner-Preis. Auf Anhieb wurde er Kapellmeister und Solorepetitor an der Mainzer Oper. Als gefeierter Solopianist und Dirigent war er ständig auf Tour. Die Frankfurter Zeitung und andere große Blätter rühmten ihn als charismatischen Dirigenten mit großer pädagogischer Intuition, als aufkommenden Star am deutschen Musikhimmel. Doch dann kam Krieg. Ich erinnere mich voller Deutlichkeit an einen Abendspaziergang mit meinem Bruder. Wir fassten uns an den Händen und fanden im Bewusstsein der Unentrinnbarkeit die Sprache nicht. Jeder wohl in der aufsteigenden Furcht um das Leben des anderen. Gelegenheiten, als Künstler in der Etappe verwandt zu werden, habe ich abgelehnt. Vielmehr mich nach ganz kurzer Tätigkeit als Militärmusiker freiwillig an die Front gemeldet. 1918 auf dem Rückzug aus Frankreich wurde ich schwer verwundet. Er konnte sich nicht mehr bewegen und fast nicht mehr sprechen. Kurz vor dem Kriegsende hatte er einen Schuss bekommen, der ihm den untersten Rückenwirbel und die Sitzknochen zerschmetterte, sodass die Splitter in den Darm eindrangen. Erst im Laufe des Jahres 1919 konnte ich wieder meinen Beruf aufnehmen. »1922 betraute Paul Hindemith Eduard Zuckmayer und den Violinisten Max Struck mit der Uraufführung seiner Violinsonate Opus 11 Nummer 2. Er war ja, Sie wissen sicher, auch in Deutschland anerkannt als Pianist. Sogar man hat ihm eine große Zukunft nicht vorgesehen. Aber als diese Schule am Meer, also dieses Experiment kam, hat er sich auch zurückgezogen, nicht? Von diesem Konzertleben soll es sein. Das war ja sowieso von der deutschen Jugendbewegung her, nicht? Sich versagen, nicht wahr? Also dem täglichen Tumult, sondern sich zurückziehen und zur Natur, zur inneren Ruhe und so weiter. Das hat er auch in Deutschland gemacht und dasselbe hat er auch in der Türkei wiederholt. Ne? Im Sommer 1925 lernte ich den Pädagogenkreis um Martin Loserke kennen. Seine Bildungsidee, Voranstellung des Chorischen über das Privatpersönliche. Bildung der individuellen Persönlichkeit durch die Dreiheit deutscher Sprachbildung, musischer und gymnastischer Bildung. Schön Wetter. Mit dem Schiff kamen Herr Zuckmayer und sein Hund Waldi, notierte Martin Loserke am 1. Oktobertag des Jahres 1925 im Logbuch seiner reformpädagogischen Schule am Meer auf der Nordseeinsel Jüst. Nachmittagsbesprechung über das Musikprogramm, das gleich von morgen an beginnen soll. Um 9 Uhr das erste Vorspiel von Zuckmayer aus dem wohltemperierten Klavier, schrieb Luserke am 1. November. Dazu einführende Ansprache über seine gesamte Musikauffassung im Unterricht und allgemein. Der Tobsuchtskanon von Eduard Zuckmayer. Die Kinder der Schule am Meer sangen ihn beim allmorgendlichen Austoben. Mit der Herbstkantate, der Text stammt von Luserke und anderen Zuckmayer-Kompositionen, ging der Schulchor bald auf Tournee durch ganz Deutschland. Wehe, gefangen ist die Menschenwelt. Ferne Mächte lenken Nacht und Tag. Träume narren uns. Hoffen gaukelt Glück und stille Dauer. Ewig trügt sich selbst das Herz. Wehe, gefangen, gefangen, schweige doch der Mensch, kommt doch alles so, wie es muss. Sommer musste dahin, nun ist es Herbst. ...1934 musste Martin Luserke unter dem Druck lokaler Nazi-Größen die Schule am Meer schließen. Eduard Zuckmayer fand Zuflucht in der Odenwaldschule, bis er 1936 ins türkische Exil ging. Dort in Ankara, in seinem Institut, baute er in kurzer Zeit einen Hochschulchor von internationalem Rang auf. Zuerst musste er seinen Schülern seine Art von Disziplin beibringen. Nicht streng, aber disziplinär, disziplinierter öğretmen. En önemli özelliği disiplinli. Aber diese Disziplin sei eine weiche Disziplin gewesen, sagt Professor Ucan. Eduard Zuckmayer sei anders an seine Schüler herangegangen als die strengen und harten türkischen Lehrer. Er meint, dass Eduard Zuckmayer diese pädagogische Fähigkeit in der Schule am Meer erworben und dann auch als Lehrer in Ankara angewandt habe. Wir haben ganze Menge von ihm gelernt, nicht nur Musikstudium, ganze Menge. Und viele haben natürlich auch danach auch in Deutschland irgendwo studiert und Musiker geworden, Orchestermusiker geworden. November 1938. Mein lieber Mohr, das Schönste an Ankara ist jetzt das Wetter, besser die Luft. Die Türken nennen ihren Herbst mit einem Wort, das übersetzt etwa letzter Frühling oder letzte Würze heißt. Ankara, 2. Februar 1939. Mein lieber Mohr, bin jetzt Tonleiter in Ankara. Die türkische Regierung hat mir einen 3-jährigen Kontrakt angeboten. Ich bin sehr glücklich darüber. Wenn es auch eine Pionierarbeit ist, die ich tue, und wenn ich auch künstlerisch wenig geben kann und wenig Verständnis finde. Im Übrigen habe ich mich hier einigermaßen eingelebt, Sprache und Art der Türken kennengelernt. Ich finde nicht, dass die Menschen auf der Welt so entsetzlich unterschiedlich sind, dass die Türken viele Fehler haben, zum Teil infolge jahrhundertelanger Unterdrückung durch Islam und Sultane, dass sie meist nach Knoblauch riechen, dass das Leben noch sehr primitiv und undifferenziert ist, weiß ich wohl, aber ich sehe auch die guten Seiten. Kuss, dein Ded. Barnet, Vermont, 19.11.1941. Mein lieber Ded, es ist nun wirklich fast über ein Jahr her, dass ich dir nicht mehr geschrieben habe. Das hat mit der brüderlichen Lieb nichts zu tun. Es ist vielmehr zu erklären durch eine tiefgehende Mitteilungsunlust in einer Lebensspanne, in der man besser schweigt. Dies Land ist erst seit 17 Jahren dabei, sich aus der Verkommenheit durch Sultansherrschaft und Kriege zu erheben. Der Europafirnis ist oft nur sehr dünn. Verständnislosigkeit, starre falsche Bürokratie, Personalwirtschaft und ein überkompensierender Nationalismus erschweren die Arbeit. Viele Anfragen deinetwegen hier in den USA wegen Musikprofessuren waren ergebnislos. Hindemith sagte, ei, der soll doch froh sein, wenn er bleiben kann, wo er ist. Immer dein Mohr. Mein lieber Mohr. Meine Arbeit liebe ich. Das Institut ist mein Werk, von mir aufgebaut. Und im Rahmen der hiesigen Möglichkeiten habe ich es glänzend in Schuss gebracht. Ich bin mit Art und Sprache des Landes jetzt ganz vertraut. Gebe den musiktheoretischen Unterricht ohne Mühe auf Türkisch. Im September 1944, die Türkei hatte die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland abgebrochen und sich auf die Seite der Alliierten geschlagen, wurde Eduard Zuckmayer mit anderen Exilanten für über 3 Monate in der anatolischen Provinz interniert und baute auch dort einen Chor auf. Dezember 1945. Mein lieber Mohr, dein gestriger Geburtstag war mein erster freier Tag in Ankara. Nach dem Verkauf von Kohle, Holzofen und so weiter hatte ich nicht viel mehr als das Fahrgeld, kam mit ungefähr 10 türkischen Pfund hier an. Das erste Bad war ein Fest. Vielleicht aber werde ich in meinem Institut wohnen können. Das wird zwar wieder primitiv sein, aber sparsam. Dezember 1945. Mein lieber Mohr, manchen nicht interniert gewesenen Deutschen ist es sichtlich peinlich, uns wieder zu begegnen, weil es ihnen inzwischen gut gegangen ist, was ihnen doch keiner verübelt. Wir gewiss nicht. Die türkischen Bekannten und Kollegen zeigen durchweg eine aufrichtige, herzliche Freude. Man ist sowieso traditionell deutschfreundlich. Der Empfang durch meine ehemaligen Schüler war geradezu rührend. Heute empfing mich der Kultusminister. Er will für meine sofortige Wiedereinstellung und eine Wohnung im Institut sorgen. Einige hiesige und Istanbuler Immigranten haben nun Berufungen nach Deutschland erhalten. Universitätsprofessoren, Ärzte, auch der ehemalige Magdeburger Oberbürgermeister Ernst Reuter. Wenn ich mich so richtig prüfe, zieht es mich nicht unbedingt zurück. Im Grunde ist Westdeutschland gar nicht aufnahmefähig für Zuzügler. Und gewiss sieht man Immigranten lieber als gelegentliche Besucher, denn als Bewerber um Stellen. Dass Musiker von meiner Erfahrung und Bildung in Wirklichkeit rar sind, steht auf einem anderen Blatt. Im Grunde hätte man Leute wie mich recht nötig. Und es ist sicher vielerorts nicht gut bestellt um Musikpädagogik und Schulmusik. Eduard Zuckmayer bewarb sich viele Male vergeblich um Hochschullehrerstellen in Deutschland. So blieb er in Ankara und konzentrierte sich auf die Ausbildung von etwa 80 Studenten, die sich mittlerweile in seinem Internatsinstitut versammelt hatten. Weiß Gott, wir Emigrierten waren es, die in Nazi-Zeiten hier das Ansehen deutscher Kultur, Kunst und Wissenschaft hochgehalten haben. Und wir tun es noch heute. Aber Bundespräsident Heuss verteilt Orden und Ehren an Leute, die unter Hitler Staatsräte waren. Und wenn nun der erste Botschafter Westdeutschlands nach dem Krieg hierher kommt, wird er uns keinen Gruß mitbringen. Denn man ist zu Hause vergessen. Während höchst mittelmäßige Leute alle 5 Jahre ein Jubiläum in Deutschland feiern und von sich reden machen. Das heutige Musiklehrerinstitut der Gazi-Universität in Ankara. Eduard Zuckmayer hatte dort ein Lehrerzimmer als Privatwohnung bezogen und sich für den Rest seines Lebens darin eingerichtet. Er hat immer im Institut gelebt. Von 54 bis zu seinem Tod ungefähr, ja. Als er ihn kennengelernt hatte, lebte er schon im Institut. Das war uns natürlich auch ein bisschen überraschend. Ja. Deshalb haben wir immer viel gearbeitet, bis Spätnacht. Im Erdgeschoss des Musiklehrerinstituts der Gazi-Universität gibt es einen kleinen Gedächtnisraum mit Eduard Zuckmayers Büchern, Papieren, Fotos und Andenken. Das Bundesverdienstkreuz liegt dort, ein folkloristisch bemalter Teller mit seinem Konterfei hängt an der Wand, ein paar persönliche Habseligkeiten auf einem schlichten Holztisch. Teller und Gläser, Überreste eines Hornbestecks, ein irdenes Mokka-Geschirr, eine alte Zahnbürste – die letzte Zigarre. Es ist nicht mehr sein Zimmer, aber sie haben da so die ganzen Brillen, Kochpott und die Seife und mindestens 30 Jahre alten Kamm und so weiter. Wie hat der Mensch gelebt? Er hat wie ein Mönch gelebt. Das trifft sehr gut. Wie ein Mönch. Ein Zimmer, ein Viertel von diesem Zimmer hier. Ein Viertel, 2 zu 3 vielleicht Meter. Ein Bett stand da und ein Schrank und nichts. Ein Diener, ja, nichts. Hatschi Halef Oma? Nein, nein. Hacke Effendi. Karl Zuckmayer hat ihn Hatschi Halef Oma genannt. Naja, ja, so genannt. Nach Karl May, nicht? Belirli saatlerde uykudan kalkar, belirli saatlerde duşlarını yapar. Dass die Schüler den Tagesablauf ihres Lehrers genau verfolgen konnten, erinnert sich Professor Suesch. Sie hätten gewusst, wann er frühmorgens duschte und aß. Immer zur gleichen Zeit. Manchmal sei Fleischgeruch aus seinem Zimmer gekommen. Aha, jetzt brät er seine Frikadellen. Eduard Zuckmayer habe auch das türkische Essen geliebt. Und er habe gern sein Glas Wein getrunken. Kürzlich habe ich ein Konzert mit einem Chor gegeben. Werke vom 16. Jahrhundert bis zu Hindemith. Der Chor und ich hatten einen besonders guten Tag. Und die Chöre klangen glockenrein, ohne Intonationsschwankungen. Dabei sind diese Chorsänger, meine Schüler, vor 1 oder 2 Jahren so gut wie ohne Vorbildung aus der finstersten Provinz, wo man nur in altorientalischer Weise singt, zu mir gekommen. Manche aus bäuerlichen Verhältnissen. Ankara, 24. Juni 1956. Lieber Mohr, meine letzten Chorkonzerte finden hier in Ankaraer Zeitungen begeisterte Besprechungen und ich gehöre nun, teilweise auf Veranlassung unserer Botschaft, zur hiesigen Prominenz. Ankara, den 12. Dezember 1957. Lieber Mohr, Ende November war ich zu einem Konzert eingeladen. Ich habe, so glaube ich, noch einmal so gespielt wie in meiner besten Zeit vor 30 Jahren. Als Soli vor allem Bach und Schubert. Privatim aber spiele ich aus dem Ludus Tonli von Hindemith, dessen große und reife kompositorische Weisheit mir immer wieder Genuss bereitet. 1934 habe ich selbst ähnliche Versuche gemacht, freilich nur 3. Nicht ein ganzes reifes Werk. Er spielte uns jeden Morgen eine Bach-Prelüde vom Wohltemperierten Klavier. Jeden Morgen. Ankara, 15. August 1960. Lieber Mohr, eben habe ich im Sender Ankara türkische Lieder von mir gehört, die ich vor 20 Jahren geschrieben habe. Es war eine richtige Überraschung für mich. Ich war ganz gerührt im Gedenken an diese Zeiten, in denen ich hier auf einer kriegsumbrandeten Insel lebte. Er machte am gernsten natürlich, am liebsten Chor, Zuckmayer, ja. Deshalb hat er auch viel mehr für Chor geschrieben. Also vierstimmig, zweistimmige Sachen oder manchmal wie hier auch einstimmige Stücke, Originalkomposition über türkische Sprichwörter. Es war bei uns Sitte damals nicht nur in Ankara, sondern im ganzen Land herumzufahren und Konzerte zu machen, jährlich, sagen wir, eine Region der Türkei. Auch Kurdistan? Bitte? Auch Kurdistan? Was heißt Kurdistan? Also Südosten. Ja, natürlich, Diyarbakır, bis nach Diyarbakır sind wir gereist. Wir nennen dieses Gebiet nicht Kurdistan, sondern Südosten der Türkei. Ja. Vor 20 Jahren gab es in der Türkei überhaupt kein Kurdistan, keine Kurdenfrage. Das ist eine gemachte Frage und das geht immer noch weiter. Ankara, 19. November 1965. Lieber Mohr, die Wochen und Monate rasen dahin. Ich bin mitsamt meinem Institut Anfang Oktober in einen Neubau umgezogen, der allmählich dreimal so viel Studenten fassen soll als unser lieber alter Bau, in dem ich fast 20 Jahre gewohnt habe. 31. Mai 1966. Lieber Det, dass du mit deinen bald 76 so wunderbar rüstig bist, ist ein Himmelsgeschenk. Ich glaube, eine Gemeinschaftsarbeit und solche Reisen mit der jungen Mannschaft, wie du das noch so wunderbar bewältigen kannst, wäre mir heute schon zu viel. Inshallah, dein Mohr. Ankara, 17.12.66. Mein lieber Mohre-Bruder, dein Buch in brüderlicher Liebe signiert erhielt ich im November. Ich habe es gelesen, als wäre es ein Stück von mir. Stark, sanft und heftig, wie der Rhein zwischen bewohnten Ufern, floss durch meine Jugend der Strom der Musik. Sie war als vorbereitendes und formendes Element von größerer Wirkung auf meine Lebensarbeit als alle poetischen oder literarischen Eindrücke. Und das hat in höchstem Maße mit meinem Bruder zu tun. Das erste menschliche Gesicht, an das ich mich erinnere, ist sein lockenköpfiges, rundes Bubengesicht, wenn es sich, in meinen Augen groß wie der volle Mond, mit dem Ausdruck einer unendlichen Zärtlichkeit und Bewunderung über meinen Kinderwagen beugte. Ankara, 20.12.1968. Ich bin im Großen und Ganzen gesund, stehe jeden Morgen um 6.45 Uhr auf und arbeite bis nachts um 10, manchmal auch länger, oder lese noch im Bett. Schwer macht es mir Opposition und Reaktion innerhalb des Mitarbeiterkreises. Es sind, ich nenne sie so, Sozialnationalisten, wenn man will, Neofaschisten. Aber das unklar Sozialistische ist bei ihnen doch stärker. Völkisch-sozialistisch, wir kennen das ja. Die beide Seiten haben ein bisschen ihn gehasst. Auch die Linken. Also Radikal-Linken, meine ich. Hier hat es eine spezifisch türkische Tönung. Kaum hatten wir mit dem Semester begonnen, da begann ein Boykott der Studenten, der durch manche Lehrkörper gestützt wurde. Sie hatten manche berechtigte Forderungen, diese Jünglinge mit langem Haarschopf im Nacken und übermäßig langen Favorits. Manche rasieren sich auch nicht mehr. Dazu kommt, dass ich von den Mitarbeitern mit Absicht ohne Hilfe gelassen wurde. Zum Beispiel bei der Riesenarbeit für 150 Studenten und Studentinnen, vor 30 Jahren begann ich mit 6, ein Programm zu machen, das für jeden Einzelnen an jedem Tag der Woche von morgens bis abends bestimmte, was und wo er arbeiten musste. Denn wir sind hier kein Staatsinternat. Genug von mir. Nur dies noch, dass ich mich unter Umständen im nächsten Sommer, spätestens aber im Sommer 70, von meiner Arbeit, zumindest von der Leitung, zurückziehen will. Er wurde auch älter und natürlich der Unterschied zu jüngeren Generationen, also die Lücke, die Hürde wurde immer größer und es wurde Anti-Autoritätserziehung betont, auch hier, nicht nur bei ihm, sondern auch hier. Und diese anti-autoritäre Haltung und das Verhalten hat ihn natürlich sehr gestört, weil er anders gewöhnt war. Auch wir haben eben wegen der Methode, nicht wahr, nicht ihn kritisiert, aber wir haben gesagt, wir gehen jetzt unsere eigenen Wege. Ich persönlich auch. Ich war diese Jahre habe ich miterlebt. Dazwischen habe ich mit meinem Streichorchester und unserem Chor ein kleines Werk über einen türkischen Volkstanz aufgeführt, das ich 1936 geschrieben und seitdem nicht wieder aus der Schublade geholt hatte. Ich werde in wenigen Tagen von der Leitung meiner Schule zurücktreten. Also nicht mehr Tonleiter, sondern für ein Jahr nur noch Lehrkörper sein. Meine finanzielle Lage ändert sich nicht und ich wohne weiterhin in meinem Institut. Aber die Jugend ist fanatisiert und nicht mehr so nett wie früher. Er war unser Lehrer, er hat uns sehr viel beigebracht. Er hat uns wirklich die Musikliebe durch und durch gegeben. Was er konnte, hat er alles uns gegeben. Aber Das war ganz natürlich, dass wir nach etwas Neuem suchten. Allerheiligen 1970. Lieber Det, wir machen uns einige Soje um dich. Hoffentlich überanstrengst du dich nicht zu sehr in deinem Berufsleben. Zwar waren wir im August höchst erfreut über deine körperliche Rüstigkeit und Frische, von der geistigen ganz zu schweigen, aber ein 80er ist doch immerhin kein Jüngling mehr. Größere Konzertreisen im Land herum kommen ja wohl um diese Jahreszeit kaum in Frage. Ankara, 1.3.1971. Lieber Mohr, ich lege dir das Programm eines Konzerts bei, das ich am letzten Februartag mit einem sehr musikalischen Violinlehrer unserer Schule gab, einst Schüler von mir, ganze 50 Jahre jünger als ich. So ein großer Erfolg. Ende März werde ich ein Konzert mit drei Trios geben, Haydn, Mozart, Brahms. Ich möchte gern auch mehr Zeitgenössisches spielen, aber so ein Mozartwerk bleibt doch stets ein Wunder. Ankara, 23. März 1972. Geliebter Mohrebruder, heute vor 8 Tagen habe ich ein Konzert gespielt, gemeinsam mit einem Geigerkollegen, einem noch Jungen, und persönlich einen Riesenerfolg gehabt. Hier hat nach langem und strengem Winter das Frühlingswetter mit Kalendertermin eingesetzt. Ich freue mich darüber, besonders über den wolkenlos blauen anatolischen Himmel. »12.06.1972. Lieber Det, ich hatte große Angst um dich, aber ich glaube, dass deine kräftige Natur den Anfall überwinden kann. Von Herzen alles Liebste und Beste. Dein Mohr.« Noch im Krankenhaus. »Mein lieber Mohr, als ich deinen Brief vom 12. Juni noch halb im Morgenlicht überreicht bekam, war ich noch nicht imstande, ihn zu lesen.« Denn ich hatte niemanden, der mir morgens die Linsen anzog und auch niemanden, der sie mir abends herausgezogen hätte. So war es nicht viel mit meinem Sehen. Lieber Mohr, in keinem der gemeinsam verlebten Jahre haben wir uns so häufig und gern geschrieben. Und dass du das fast stets handschriftlich getan hast, hat mich immer besonders berührt. Viel arbeiten werde ich nicht mehr können. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe die letzte Nacht bei ihm verbracht, auch meine Frau. Meine Frau war im Krankenhaus und die letzte Nacht war schwierig für ihn. Er konnte auch sich nicht mehr kontrollieren und so weiter. Er hat immer wieder aber auf Deutsch gesprochen. Zusammenhangslose Sätze und so weiter, aber auf Deutsch, nicht auf Türkisch. Und dann am Morgen sind wir nach Haus gekommen, meine Frau und ich. Und 2 Stunden später ist er dann gestorben. Ewig strömen Jahr um Jahre, ohne Halten, ewig strömend. Als ein Scheinbild nur in Fluten prangt des Menschen Lichtes meinen. Dunkel fluten Jahr um Jahre. Bin jetzt Tonleiter in Ankara, der Komponist Eduard Zuckmayer in der Türkei. Sie hörten ein Feature von Elke Suhr. Ankara, 11. Januar 1955. Mein lieber Mohr, in jüngeren Jahren hatte ich einmal den Wunsch, im Familiengrab oben auf dem kleinen Kirchhof in Nackenheim begraben zu sein, von dem man über unsere engste Heimat hinausblickt bis zu den Taunushöhen hin. Später aber habe ich es mit der heiligen Monika gehalten, die gesagt hat, nichts ist fern von Gott und man braucht nicht zu befürchten, dass er am Ende der Zeiten nicht wüsste, wo er mich auferwecken soll. Will sagen, ich könnte mir sehr wohl vorstellen, einmal auf dem Friedhof von Ankara begraben zu werden, wo ein besonderer Teil uns Ungläubigen reserviert ist, auf dem schon eine ganze Anzahl von Schicksalsgenossen ruht. Es sprachen Ann Kuhn, Michael Wittenborn, Bruno Vinzen und Axel Gottschick. Wir bedanken uns beim Chor der katholischen Hauptschule Großer Griechenmarkt in Köln-Mitte unter der Leitung von Karl Becker. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Beate Braun. Regie Thomas Wolfertz. Redaktion Ulrike Bajor. Wir haben nicht nur die Person Zuckmayer integriert, sondern auch sein Können, sein Wissen, seine Pädagogik und so weiter. Nicht wahr? Mit alles. Das ist eine gelungene Integration. In Deutschland ist es anders verlaufen, aber das ist das Schicksal der Migration, glaube ich, überall. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2009. Thank you.